Folge 6, wir sind wieder da. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Da drüben ist der Alex, ich bin der Ben. Und ja, heute mal bei mir mit dem Einstieg. Wir freuen uns auch, dass du wieder zuhörst. Darf man es jetzt duzen? Ja, oder? Bei Wrestling wird eh geduzt, oder? Hast du mich gerade geduzt? Ja, dich duze ich sowieso. Sollen wir mal eine Folge machen, wo wir uns nur siezen? Boah, das wäre ja super anstrengend. Was hast du dann gerade gemeint mit dem Duzen? Ne, die Hörer habe ich geduzt. Also, na klar. Das sind doch Wrestling-Fans. Ja, eben, deswegen sage ich ja, beim Wrestling wird geduzt. Ne? Das ist einfach so, ja. Ich grüße euch auch. Ja, wie schönen immer. Dienstagabend. Richtig. Dienstag, euer Wrestling-Dienstag mit Alex und Ben. Jawohl. Genau. Wie immer, Instagram und so weiter, folgt uns, bewertet uns und schreibt Kommentare. Wir freuen uns über alles, gehen auch gerne in den Austausch und so. Ja. Wichtig auch Verbesserungsvorschläge. Unbedingt. Oder absolut. Ideen für Themen, falls ihr besondere Wünsche habt. Ja, ja. Steffi hat ja einen Verbesserungsvorschlag für uns gehabt, also Stephanie Mays, deine ehemalige Schülerin. Mhm. Wir sollen gefälligst mehr Folgen rausbringen. Ja, okay. Wir arbeiten dran. Schöne Grüße an dich, Steffi. Absolut, ja. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Berlin, wie das Ganze entstanden ist. Erster Auftritt dann, alle haben es hochgelobt. Wie ging es weiter? Dann ist es abrupt geendet. Worden. War ja Managementwechsel. Eric Bischoff war ja draußen und Vince Russo kam rein. Und Vince Russo wollte anscheinend keine Ideen von Eric Bischoff übernehmen. Ah, das ist doch immer so, oder? Wenn irgendwo ein neues Management kommt, wollen sie alles umstrukturieren, genau. Und so. Und ja, auch dem, ja, wie ich das letzte Mal schon erwähnt hatte, war das so, dass die Gimmick halt wirklich gezogen hat und auch richtig krasse Reaktionen bekommen hat und manch einer von den Topstars, den hat es anscheinend nicht so gefallen und hatte das Ohr von Vince Russo, wurde mir damals so gesagt und ja. Ach komm, aber das ist doch Quatsch. Wie dumm muss man als Management sein? Sorry, dass ich das so sage, aber wie blöd muss man sein, ein laufendes System so zu kippen? Das ist Entertainment. Du kannst doch nicht einfach. Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema mit Susu ist ja eh eine eigene Geschichte. Wenn du anschaust, was der alles für Entscheidungen in der Zeit in der WCW getroffen hat, da kann man sich schon den Kopf langen. Ja. Ja, aber darum kümmern wir uns auch mal ein andermal. Würde ich auch sagen. Das ist, wie du schon sagst, eine eigene Geschichte. Thema Berlin, das heißt, es wurde beendet. Nach wie langer Zeit? Ja, ich war in Las Vegas damals und nach einer schönen Winning-Streak, die ich hatte als Debütant mit Berlin, wurde mir da gesagt, dass ich an dem Abend praktisch das Gimmick beenden werde. Das wurde dir einfach so gesagt? Genau. Ich meine, von wem? Von Russo selber? Genau. Hat das irgendwie schön verpackt wenigstens? Nö. Oh. Nee, der hat da bestimmte Vorstellungen gehabt, mit denen ich nicht konform war. Hm. Weil einfach ich da viel zu viel Arbeit in diese Gimmick reingesteckt hatte. Und dann hat er gesagt, okay, das war's so ungefähr. Ach so, er wollte das Gimmick ändern und nee, er wollte es mir wegnehmen. Was? Ja, er wollte es mir wegnehmen. Und da habe ich gesagt, dann mache ich nicht mit. Ach, das ist doch auch Quatsch. Also wegnehmen und jemand anders geben. Genau. Dann hat er aber was gegen dich gehabt, oder? Also dann war das ja wirklich schon ja, was Persönliches. Das ist natürlich sowas wie so Backstage-Politics, ne? Mhm. Weil ich habe mich immer aus den Backstage-Politics rausgehalten. Also ich war jetzt nie irgendwie so ein, wie man so schön sagt, Brown-Noser oder was auch immer, ja. Mhm. Aber da gibt es halt andere, die anders das gehandhabt haben. Also ich mutmaße, sagen wir mal so. Ja, ja, schon kein klar. Kein Schuldigen oder irgendwas, aber es hat schon danach sehr ausgeschaut. Das ist doch echt bescheuert, ey. Ja, aber das ist schon so lang her, also. Ja, aber wie, ich kann ja bloß einen Kopf langen, wie muss man sich da fühlen, wenn man sagt, ja, ist jetzt vorbei? Ja, das sind schon einige andere Sachen passiert, auch im Vorfeld, ne? Also so das Torpedieren von deiner Professionalität, wurde da auch schon versucht. Willst du dazu was erzählen, was da versucht wurde? Naja, ich kann es anschneiden. So wie gesagt, Flugzeug jetzt nicht schicken. Ach Quatsch. Dass mal zu spät kommt. Oder wie der Winzuzu dann gekommen ist, dann hat es tatsächlich Scripts gegeben für Promos und Interviews und sowas. Die wurden halt dann eigentlich übermittelt. Na, und es waren ja immer mehr Zuständige, aber das hat halt bei mir nicht so geklappt, wie sie sich vorgestellt haben. Ich habe die auffliegen lassen und dann, ja. Okay, alles klar. Gut. Krass. Aber damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dass kein das so Problem. Ich habe ja dann mit den Boogie Nights weitergemacht und die waren ja auch sehr beliebt, das Tag Team mit Disco Inferno. Na, da ja, hatte aber, ich eine Vollplatze. Ja, aber wie lange warst du jetzt Börde? Das ganz kurz mal, also noch, wie lange das warst du? Das kann ich dir echt jetzt nicht mehr sagen, weil das schon so lange her ist. Du musst dich selber nachschauen, wie lange das dann war. Aber das könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben. Da gibt es bestimmt jemanden, der das im Kopf hat oder ähnliches. Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich mir schon oft gedacht hätte, diese Charaktere oder Gimmick hätte ich mir für die WWE aufheben sollen. Ja. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen. Ne? Das wäre bestimmt anders gelaufen. Ja, aber gut, das wusstest du ja auch nicht. Also zuerst lief es ja auch anders. Also deswegen ja, kannst du ja schlecht sagen. Ja, wäre Eric Bischoff wahrscheinlich da geblieben, dann hätte er viel daraus gemacht, ja. Warum ist er eigentlich gegangen? Ja, das genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Ne? Aber wahrscheinlich ist das, war das wegen der Wirtschaftlichkeit der WCW. Ach so. Okay. Na, weil einfach, wie ich vorhin gesagt habe, 250 Wrestler waren irgendwann unter Vertrag. Manche Wrestler hast du nie gesehen, ja, und die haben halt einen Haufen Kohle kassiert. Ich meine, es passen ja nur so und so viele Wrestler auf die Card. Was heißt, manche hast du nie gesehen? Von 250 hast du 200 doch nie gesehen. Naja, doch, manche waren wenigstens in der Backstage dann da anwesend. Aber manche waren halt nie da. Und die haben trotzdem fette Kohle gekriegt. Okay. Ja, okay, alles klar. Okay, Berlin, abgehakt. Ja. Hast du eigentlich die ganzen Requisiten noch? Mantel und auch die Lederjacke und so weiter von Alex Wright ja, und so. Ja, echt, hast du noch? Die alle noch. Ich habe meine Techno-Jacken noch und ich habe zwei lange Ledermäntel. Ne? Wurde ja dann danach sehr oft wieder bei anderen Wrestlern dann gesehen. Ne? Na ja, klar, freilich. Kopiert. Man muss Inspiration sich holen, also klar. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Muss man ja. Also auch. Ja. Ja, dementsprechend. Genau. Ja. Und das habe ich alles noch. Meine ganzen Wrestling Boots, Wrestling Gear, alles. Ich habe noch meine Ringe, meine Gehstock, Zeug, das alles. Wurde dir schon mal Geld dafür geboten, das zu... Ja, oft. Sehr oft. Okay. Krass. Okay. Boogie Nights. Wie kam es dazu? Naja, der Disco ist ja auch... Da ist schon jahrelang in der WCW gewesen. Der hat ja auch eine Art Tänzer-Gimmick, mehr oder weniger. Wo es halt eine andere Art von Tanz, mehr so Saturday Night Fieber. Oder in dem Fall Fieber, weil es Saturday Night. Irgendjemand von denen ist halt auf die Idee gekommen, hey, warum tun wir die nicht zusammenstecken? Ne? Disco war immer mehr leicht Comedy-lastig in seinen Matches. Und ich habe versucht, ja immer ein bisschen mehr Seriousness hineinzubringen. Und dann haben sie gedacht, ne, das könnte sich gut gegenseitig fördern. Was es dann eigentlich auch getan hat. Also wir haben es, also ich bin ja auch dann Tag Team Champion geworden. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich bin eben im Disco oft auch on the road gewesen, so oder so. Ihr wart eh befreundet dann? Ja. Yeah. Okay, cool. Und ich meine, ich bin mit vielen anderen auch on the road im Auto, ob es jetzt ein Eddie Guerrero und Dean Malenko und Chavo Guerrero oder Billy Kidman oder Scotty Riggs, Sting, Lex Luger, also mit vielen Booker-T, ne? Road Stories sind nochmal ein anderes Thema. Ja, aber auf jeden Fall war das eine sehr spaßige Zeit. Aber richtig cool. Krass. Okay. Ja, und da hatte ich halt dann wieder meine Techno-Jacke an. Mhm. Haben wir Glatze aber gehabt. Und da war es dann echt, das war echt entertaining. Also die Leute haben das echt gemocht. Mhm. Ja, krass. Da gibt es schöne Geschichten, wie wir gegen die wie wir die Guerreros in El Paso, Texas gewonnen haben. Aber das kann ich erst irgendwann dann erzählen. Also, das kannst du jetzt auch erzählen. Das ist so, du hast gesagt, die Road-Stories kommen irgendwann an. Ja, aber das ist doch keine Road-Story. Das ist doch, wo du gerungen hast. Das ist doch eine Gimmick-Story, oder? Road-Story ist ja eine, wo ihr unterwegs wart und da Sachen passiert sind oder sonst was. Ja, da ist ja auch was passiert. Ach so. Du verwirrst mich. Also soll ich es jetzt erzählen oder nicht? Ja, egal. Komm, erzähl. Wir haben noch ein bisschen Luft. Also ich, der Eddie und der Ciao sind ja sehr gut befreundet oder auch befreundet gewesen, leider. Rest in peace, Eddie. Und wir hatten an dem Abend ein Tag-Match gegen die Guerreros, Disco und ich. Und El Paso, Texas ist ja direkt an der Grenze auch, ne, bei Mexiko. Und auch in El Paso sind ganz, ganz viele Mexikaner. Ne? War eine riesengroße Halle. Und wir hatten die Idee, dass man halt, weil wir gegen die, ich meine, die waren ja die Local Heroes, ja, der Eddie und der Chavo, dass man irgendwie halt die Crowd, dass wir Heat kriegen. Ja, und dann kam der Eddie und der Chavo und hat uns so Sombrero-Hüte mitgebracht. Ja. Und die haben gesagt, Jungs, das ist Tradition und die Mexikaner, die sind da voll heiß drauf auf diese Sombreros. Das waren ganz toll, also wirklich schön geschmückte Sombreros. Also nicht so billige, ja, sondern wirklich edle. Ja. Hast du die auch noch? Wie bitte? Hast du die noch? Nein. Und wir sind die nächste Folge in diesem Sombrero aufgenommen. Das wäre so gut gewesen, wenn du das jetzt mit dem Sombrero. Ja, auf jeden Fall sind wir dann... Ich glaube, Eddie und, das ist schon lange her, Eddie und Ciao waren, glaube ich, als Erste im Ring. Und wir kamen dann raus und hatten diese Hüte auf, als Nicht-Mexikaner. Ja, aber sorry, da kannst du in den Ring haben unseren Tanz gemacht, aber nicht genug. Wir haben die dann runtergeschmissen auf den Ringboden und dann haben wir unsere Tänze auf diesen Sombreros gemacht. Also die Respektlosigkeit hoch 1000. Das war keine gute Idee. Weil, ey, die Leute sind so wütend geworden, ja. Alles Mögliche ist in den Ring geflogen. Also alle Stifte, Eiswürfel, ja. Die Cola-Becher, alles Mögliche, alles, was halt man werfen konnte. Urplötzlich ging das Licht aus und die Zuschauer wollten den Ring stürmen. Warum ging das Licht aus? Dann war richtig Panik. Und dann hat sich der Eddie und der Chavo vor uns gestellt, mehr oder weniger, haben das Mikro gehabt und haben erstmal ihre Landsleute beruhigt, dass wir doch eigentlich coole Kerle sind, ja, und wir das nur Teil dieser Show gemacht haben. Ja, wow. Sonst wäre das an dem Abend echt übel ausgegangen. Ne? Und ich dann meine, nach einer Zeit war es dann, es hat schon einige Minuten gebraucht, also es war nicht ohne. Ne? Und da ist ein Disco mir schon leicht die Muffe gegangen, muss ich schon sagen. Ja, logisch. Wahnsinn, ja. Da geht das Licht aus. Das, ja, ich meine, als Berlin hatte ich ähnliche Situationen. Ne? Also als Berlin, wie ich da in Oakland, Kalifornien gerungen habe, da bin ich zum Ring gelaufen und es war echt ein langer Weg. Was soll das gewesen sein? 50 Meter, 75 Meter. Und die Leute haben mich dermaßen gehasst damals. Also es gibt ja diese Heels, die coole Heels sind und dann gibt es die Heels. Und ich war halt ein Heel. Ja? Okay. Die haben versucht, Zigaretten auf mir auszudrücken, die haben mich mit Stiften versucht zu stechen, die haben auch da wieder mich bespuckt. Dann mein ganzer Coat war voll Spucke, voll Eier. Also ich weiß gar nicht, wie viele Eier ich getroffen habe. Wie viel wurde, ja. Und Bier haben sie über mich ausgeschüttet, also es war echt richtig krass, ne? Und wie ich dann im Ring war, dann waren die ganze Zeit, die haben so Laserpointer. Da weißt du nicht, ob es ein Laserpointer von einem Stift ist oder von etwas anderem. Also habe ich mir gedacht, meine Güte, ey, so ein Scheiß, ja. Und dann hat der Ringrichter am Anfang nichts gesagt. Dann habe ich mich immer hinterm Ringrichter so getan, dass praktisch dieses Teil nicht mich trifft, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, wenn du jetzt nicht bald was sagst, dass die das lassen sollen, ja, dann gehe ich einfach wieder. Ne? Okay. Und ja, das hat er dann gemacht und dann hat es Gott sei Dank aufgehört und dann habe ich mein Match gemacht und wie ich dann rausgekommen bin, im Lockerroom wieder, da habe ich erst einmal für die nächste halbe Stunde meine Jacke sauber gemacht. Aber nicht nur das, es war eine Tiefgarage unter dieser Arena. Und wie ich mit dem Mietauto nach oben gefahren bin, haben da auch schon Fans gewartet. Ey, dieses Auto wurde bombardiert mit Bierflaschen und alles Mögliche. Ja, das war fix und fertig, das Auto danach. Ja. Bin ich schnell abgehauen. Also ich habe viele solche Geschichten auch. Aber naja, aber jetzt zurück zu den Boogie Nights. Das war auf jeden Fall ein cooles Match dann und ja, hat dann Spaß gemacht mit Eddie und mit dem Chavo. Wahnsinn. Okay. Muss ich erstmal drauf klarkommen, dass ich meine, auf der einen Seite ist es ja schön, dass Emotionen dabei sind. Weißt du, wie ich meine? Also dass Wrestling-Fans diese Art von Emotionen den Charakteren gegenüber mitbringen. Genau. Das ist super schön, das ist super toll. Ja, ich freue mich jedes seltsam, Mal. Weil eigentlich wissen sie, dass Sport Entertainment ja sollte genau. Man meinen, dass es sie ja, da ja. Ist. Ja, aber ja. So, also unsere Nachbarn, wo ich gewohnt habe, in dem Moment, wo ich Berlin geworden bin und die meine Promos gesehen haben, die haben mit uns kein Wort mehr gewechselt. Das kann doch nicht sein. Ja, doch. Also andere Nachbarn schon, waren wir cool, aber der eine und andere immer. Ich meine, ich habe ja auch krasse Promos gemacht. Ne? Also ich habe schon... Was hast du da so gemacht? Ja, halt... ich habe es halt bis auf die Spitze getrieben. Ne? Also Beschimpfungen waren da keine Mangelware. Ja, gut. Ne? Ja. Ja, aber also das ist ja das, was ich meine. Also so von... Ey, ich freue mich auch immer, wenn ich bei einer Wrestling-Show bin, die Leute, die da wirklich komplett mitfiebern. Das ist so ja, ich auch. Cool. Ey, das ist so cool, da freue ich mich mega, sowohl für die Charaktere als auch für... Aber das ist halt schon übertrieben, dann mit Bier und weiß der Henker was. Und, ich habe mich auch gefreut, dass es so gut angekommen ist und dass die Leute da so emotional waren. Das ist ja das, was man eigentlich erreichen möchte. Aber on the road, dann danach immer, wenn ich fortgegangen bin oder so, das war dann schon nicht mehr das Gleiche. Also ich musste immer aufpassen, egal wo ich in welchem Club ich war oder so, war ich immer mit der Wand an den Rücken gestanden, dass von hinten keiner mich attackieren konnte oder so, weil immer, wenn ich irgendwo war, hat man gesehen, haben sich Grüppchen gebildet, die haben getuschelt, die haben gezeigt und musste das ein oder andere schon den Hinterausgang dann den Club verlassen, weil vorne die Leute auf mich gewartet haben. Ja. Also, ja, okay, aber das heißt halt wirklich auch, du hast deine Rolle sehr überzeugend gespielt. Anscheinend, das ist, also, ja. Riesen Respekt dazu, das hat jedes Mal offensichtlich funktioniert. Ja, ja hat Spaß gemacht, ja, trotzdem. Provozieren macht Spaß. Ja, das ist immer wieder mal im Ding, ja, provozieren macht Spaß. Ja. Hey, Boogie Nights, wie ging es weiter? Ja, das war eigentlich bis zum Schluss. War das mit die Boogie Nights, glaube ich? Oder bin ich da nochmal als Singles-Wrestler aufgetreten? Ey, ist schon lang her. Kann sein, dass ich nochmal als Singles-Wrestler aufgetreten bin. Aber Boogie Nights war auf jeden Fall eine schöne Zeit, weil es eine spaßige Zeit war. Vor allem Australien war super. Ja. Aber da gab es dann von Russo keine Kriegsereien mehr und so weiter, sondern das war dann okay. Ja. Ach, das ist doch Käse. Also. Der wollte halt bloß dieses Gimmick wahrscheinlich nicht, weil der so viel Potenzial hatte. Nicht umsetzen und war halt auch von Merrick anscheinend. Ah, okay. Gehe ich davon aus. Ja. Ja, der Daniel, der uns ja dann jetzt noch die letztendliche Frage eingeschickt hat, nämlich welches war dein Lieblingsgimmick, der hat uns noch erzählt, dass er super erschrocken war als Kind, wie du dann als Berlin da rausgekommen bist. Also auch den hast du echt ja, ich glaube. War den Leuten eigentlich klar, dass, also haben die angekündigt, dass Alex Wright jetzt Berlin ist? Oder nee. Den Leuten? Ganz ehrlich, das hätte noch viel besser laufen können, wenn die WCW sich die Zeit genommen hätte, um diese ganze Veränderung eine plausible Story zu bauen. Ja, also das einfach stimmt. So und hier, ja, da verkaufst du ja die Leute für blöd. Ich meine, wenn ich die Brille abnehme, erkennen ja die Leute trotzdem. Ja, also das war einfach nicht schlau gelöst. Das hätten sie definitiv besser machen können. Aber ja, von dem, was mir am besten gefallen hat, Aber kann man so nicht vergleichen. Also, das dachte ich mir. Alex Schreitz, wo ich Anfang 20 war, die Techno-Gimmick war schon sehr, sehr cool. Aber die Berlin-Gimmick hatte schon auch echt viel Potenzial. Also, das ist das, wo ich schade finde, dass man die nicht das ganze Potenzial ausnutzen hat können. Ja, ey, ganz ehrlich, ne, die Storyline schreibt sich ja eigentlich von selbst, dass du von der vom Krankenstand wieder zurückkommst als Berlin mit irgendwelchen Niederschlägen, weiß der Henker was und so weiter oder Ja, genau. Traumata, was weiß ich was, die du dann darfst. Also das schreibt sich von selbst. Also das verstehe ich ja gar nicht. Also, okay, krass. Also das heißt, Boogie Nights steht eher hinten an, weil es halt Spaß gemacht hat, aber gut war, Genau. aber Nee, es war schon cool. Ich habe auch einen Titel in Deutschland hier gewonnen, einen Tag-Team-Titel. Es war was ganz Besonderes, der Moment in Oberhausen. Aber ich Boogie Nights aus dem Grund nicht mein Favorite, weil ich habe mich nie im Tag-Team so wohl gefühlt. Ich war eher ein Singles-Wrestler. Okay. Also Tag-Team-Wrestling ist einfach anders als Singles. Da musst du noch auf andere achten mehr. Und ja, vielleicht war es auch so, dass ich die ganze Aufmerksamkeit für mich haben muss. Dafür ist man ja Wrestler. Also ich glaube, jeder Wrestler hat bis zu einem gewissen Grad einfach auch dieses, hey, ich bin jetzt hier. Wahrscheinlich, Okay. ja. Ne, muss ja, sonst würde es ja nicht auf die Bühne gehen. Ja. Also ist ja ganz klar. Denke ich, ja. Mit welcher Gimmick hast du am meisten Merch gemacht? Also Berlin wird es wahrscheinlich nicht sein, wobei ich Nee. Berlin halt auch, aber er Ich wird nehme mit Alex Wright, ja. ja, schon ne? Standardmäßig. Ja. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Krass. Also sehr heftig, was du da alles erlebt hast. Also unglaublich, was da abging und dass Ja, die dann das müssen nicht wir mal gerafft eine haben. Folge Ü18 machen. Die gibt Nix mache ich. es So dann ein für Witz. besondere Abonnenten. Das, Ja, genau. der Nix mache ich, mach ich. War nur ein Witz. Nein, absolut vollkommen verständlich, aber Wahnsinn. Also, ja. Gab es eigentlich Leute, die du um ihr Gimmick beneidet hast? Wo du gesagt hast, boy, schade, dass ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Das wäre eigentlich jetzt auch cool gewesen. Also beneidet habe ich definitiv die Nasty Boys. Warum? Um was? Ganz einfach, weil die haben tun und lassen können, was sie gewollt haben, weil es zu Schwach. ihrer Gimmick gepasst hat. Die haben essen können, was sie gewollt haben. Die haben trinken können, was sie gewollt haben. Ich habe ja immer auf meine Figur irgendwie aufgepasst, dass ich halt diese Physik beibehalte. Ja, also als Alex Wright habe ich ja manchmal nur 8% Körperfett so ungefähr oder vielleicht 10 gehabt. Und da ich bin eigentlich von Natur aus nicht so ein trockener Typ, ne, sagt man ja, es gibt die trockenen Typen, die fleischigen Typen, ne, und so weiter. Und ich war immer eigentlich der schwere Kerl. Ja, ich nehme leicht zu, ich baue auch schnell Muskeln auf, aber dass ich so gekottet bin, das war für mich richtig anstrengend. Also ich musste echt zweimal am Tag Cardio machen, irgendwie, ja, dann alles Mögliche in mich eiweißen und echt, ich habe meinen Hähnchenbrüste, habe ich das Fett mit der Serviette runtergemacht, ja. Nur, dass ich keinen Kampf zu viel Fett bekomme. An der Hähnchenbrust. Also ich, das Thema Essen will ich sowieso, also Essen, Ernährung und so weiter ist auch wieder eine extra Folge, aber es ist jetzt schon, also gut. Ja, jetzt ist das Das Thema voll einfach. Pizza, Burger, ja, Lasagne. jetzt schon, aber trotzdem hast du ja vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man sich fit halten kann, auch on the road und so weiter. Und Ja, in deswegen. einer Hand Burger, in der anderen Hand Lasagne. Nee. Ja. Ja, den einen oder anderen Tipp hätte ich schon, ja. Aber ob der, ja. Mit Ja, der wird es umsetzen. liegt ja immer bei den Leuten selber und Genau, ja. sind Nips. Wir sind wieder am Ende. Schon wieder. Ja, 24 Minuten haben wir aufgenommen jetzt. Es ist, die Zeit Okay. verfliegt. Ja. Läuft. Super. Ja. Okay. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören Vielen Dank fürs Zuschauen oder und Zuschauen. Zuhören. Ja. Und Mach's gut. verabreden wir uns halt hoffentlich für nächsten Dienstag wieder. Klingt nach einem Plan. Bis dann. Servus.